Und nehmt euch nicht eure Eide als Mittel des Betrugs untereinander, sonst würde ein Fuß straucheln, nachdem er festgestanden hat, und ihr würdet Böses erleiden dafür, dass ihr von Allahs Weg abgehalten habt, und für euch wird es gewaltige Strafe geben.